ihr hört. Hallo und herzlich willkommen zu einer ausnahmsweise erscheinenden Episode von der Sendung mit dem Nerd. Wir sind von, ja, wann eigentlich? Am 29., also schon vor ein paar Wochen. Nee, wann waren wir im Kino? Ich habe keine Ahnung. Ich habe vergessen, wann wir im Kino gewesen sind. Das ist ja vollkommen nebensächlich. In Civil War. Ist also auch schon wieder etliche Zeit her. Und ich war nicht mit der normalen Mannschaft im Kino, sondern mit ein paar anderen Kumpels. Und deswegen hat es hier bisher auch keine, in auch irgendeiner Art und Weise gearteten Civil War Review gegeben. Was mich selber auch ein bisschen ärgert. Also ich hätte mich gerne mit meinen Leuten zusammengesetzt und den Film durchgesprochen, weil es gibt halt schon eine Menge zu sagen. Es gibt wenig zu meckern, meiner Meinung nach. Also meiner Meinung nach, das sehen andere Leute tatsächlich ein bisschen anders und ich möchte ein bisschen darauf eingehen. Erwartet keine vollständige Review von mir. Dafür habe ich nicht die Zeit und dafür wäre das auch zu einseitig. Also es könnte hier kein Diskurs entstehen. Dementsprechend werde ich keine einzelne Film-Review für diesen Film machen. Und dieser Film ist bis zu einem gewissen Grad offensichtlich diskurswürdig. Jedenfalls hat er die Tage bei Twitter stattgefunden. Und Twitter ist halt zur Diskursfindung gänzlich ungeeignet. 140 Zeichen reichen nicht. Warum so viel Diskurs auf Twitter stattfindet, ist mir halt auch ein Rätsel, aber ich verstehe so vieles nicht in dieser Welt. Keine Ahnung. Die Frage, die ich heute klären möchte, warum ich überhaupt hier sitze und diese Sendung außer der Reihe aufnehme und warum sie auch vor allem mitten in der Woche erscheint, wo eigentlich überhaupt nichts, was gar nicht meine Art ist tatsächlich. Die Frage, die aufgeworfen wurde in einer Diskussion war, ist Civil War eigentlich wirklich der tolle Film? Ist das eigentlich wirklich dieser krasse, mega Blockbuster, Superhelden, extravaganzer Film, als den ich ihn wahrgenommen habe? Also ich habe im Kino gesessen, bin hinterher rausgekommen und war komplett befriedigt. Ich war satt. Wir werden im Laufe der Zeit tatsächlich bei dieser Essens-Analogie tatsächlich ein bisschen bleiben, aber ich war hinterher satt. Ich war richtig satt und zufrieden, als ich aus dem Film rausgekommen bin und hatte auch das Gefühl, dass sehr viel in diesem Film drin ist. Deswegen war ich auch tatsächlich ein bisschen vollgestopft, möchte ich sagen. Also ich hatte mich auch ein bisschen überfressen, ein bisschen, aber es war ein wohliges Überfressen. Also ich bin hinterher in ein wirklich wohliges Fresskoma nach dem Film gefallen. Wie gesagt, wir bleiben bei dieser Analogie, das wird gleich noch wichtig. Die Frage, die aufgekommen ist, war es zu viel? Ist zu viel reingestopft worden? Waren es zu viele Figuren? Ist dann überhaupt Figurenentwicklung möglich? Haben die Figuren die Luft bekommen, die sie auch brauchen? Hat jeder sein Stück vom Kuchen, auch der Kuchen wird gleich noch wichtig, hat jeder das Stück vom Kuchen abbekommen, das ihm zusteht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Und wir kommen auch gleich im Weiteren darauf, wie ich das meine. Zwei Figuren wurden in dieser Diskussion besonders angesprochen oder in diesem, es war nicht wirklich eine Diskussion, aber es waren halt auf der einen Seite Menschen, die halt sagen, ne, Spider-Man gehört da nicht rein und das hätte man lassen können. Black Panther bekommt zu wenig Screentime. Das ist nur ein Teaser gewesen für diese Figur, wo ich gesagt habe, ja, das war auch die Idee dahinter, diese Figur mit reinzubringen. Und nein, man hätte aber den Black Panther-Film vorher machen müssen, damit man die Figur erklärt hat, wenn sie reinfällt. Wie gesagt, Spider-Man, das hätte man gar nicht gebraucht und sofort auf den Flughafen und gar nichts erzählen. Und für all das, was ich gerade aufgezählt habe, möchte ich einfach mit einem einzigen Wort möchte ich das beantworten. Bullshit. Das ist also der größte Bullshit, den ich seit langer Zeit gehört habe. Bitte nicht, also die Leute, die das jetzt hören, sich in irgendeiner Art und Weise angesprochen fühlen, das ist jetzt nicht an irgendwen persönlich gerichtet, sondern ich möchte einfach nur klar machen, warum das Bullshit ist. Wir fangen mit Spider-Man an, damit wir das Thema vom Tisch haben, damit wir uns auch ein bisschen darum kümmern können, um diese Teaser-Frage. Wir haben 5 Spider-Man-Filme, in denen erklärt wurde, wer Spider-Man ist. Wir brauchen keine weitere Origin von Spider-Man. Das ist nicht nötig. Es hat genug Spider-Man in der Vergangenheit gegeben. 2 Filme, die wirklich als Origins fungiert haben. Und dann nochmal die jeweiligen Fortsetzungen dieser Filme, in denen aber jeweils auch immer noch mal kurz erwähnt wurde, ja, wie Spider-Man zustande gekommen ist. Also jemand, der den zweiten Spider-Man-Film irgendeiner dieser Reihe sich anguckt, der wird auch nochmal eben mitbekommen, ja, dass Spider-Man eben von einer Spinne gebissen wurde und dadurch dann eben Superkräfte entwickelt hat und Hasse nicht gesehen. Das ist also, das wird auch immer wieder erwähnt, damit jemand, der eben zu spät oder später in so eine Filmserie einsteigt, trotzdem noch halbwegs die Chance hat, mitzukommen. Und genau das ist das Argument, warum ich sage, diese Szene mit, und ich setze einfach mal jetzt auch voraus, dass ihr den Film gesehen habt und dass ihr wisst, worum es hier geht, weil das hier ist keine Review, das ist nicht irgendwie der Versuch, diesen Film aufzuarbeiten, sondern mir geht es tatsächlich um diese beiden Kritikpunkte. Spider-Man zu gewissen Teilen überflüssig und mehr Black Panther bitte. Diese Szene mit Tony Stark und Spider-Man fand ich großartig. Ich fand sie super genial. Klammer auf, ja, ich fand den Film in gewissen Teilen auch sehr sprunghaft und gerade diese geografische Sprunghaftigkeit, Amerika, Österreich, Deutschland, Queens, Deutschland, war mir auch zu viel. Beziehungsweise zwischendurch waren sie, glaube ich, irgendwo noch in Osteuropa. Ich weiß gerade nicht, waren die in Budapest oder Bukarest? Ich bin mir gerade unsicher. Ich hab's nicht mehr so ganz im Kopf. Aber irgendwo auf jeden Fall in Osteuropa. Aber eben nochmal so als Abstecher dahin eben. Ja, das ist mir tatsächlich zwischendurch auch schwer gefallen, dem noch zu folgen, weil ich gedacht habe, Moment, jetzt in der einen Sekunde bist du noch in Österreich, dann in Osteuropa, dann in Queens, dann in Leipzig, also irgendwas, also das fand ich auch tatsächlich nicht störend, aber es hat mich gelegentlich rausgerissen und auch so diese Schnelllebigkeit, dass alles so kurz nacheinander sein soll, das fand ich nicht gut erzählt, Klammer zu. Diese Szene bei Spider-Man, bei Peter Parker zu Hause, dass Tony Stark warum auch immer wusste, warum soll er das nicht wissen? Er hatte halt irgendwie diese Ultron-Roboter, die ihm da im Grunde genommen Bericht erstatten konnten. Er wusste halt, dass Peter Parker Spider-Man ist und das habe ich einfach mal so als gegeben angesehen. Das wurde jetzt im Film auch gar nicht großartig erklärt. Nur ich denke, dass es für jemanden wie Tony Stark zumindest in diesem Filmuniversum kein Problem sein sollte, das auch rauszufinden. In dieser Szene wurde alles erklärt, was man wissen muss. A. Peter Parker ist Spider-Man. B. Er hat seine Spinnenflüssigkeit selber gebaut und selber erfunden. C. Er hat sich sein Kostüm selber gebastelt. D. Er hat diese komische Brille getragen, weil seine Sinne so verstärkt wurden. Ich bin bei E. Die Fähigkeiten wurden gezeigt in diesen kleinen Videos, die Tony Stark eingeblendet hat in das Zimmer, dieses Hologramm. Da wurde gezeigt, was Spider-Man kann. Spinnennetze irgendwie schießen, das hat er, glaube ich, sogar nochmal in dieser Szene auch gezeigt. Ich kann mich jetzt nicht mal so ganz erinnern, ob er die Netzdüsen nochmal vorgestellt hat oder vorgeführt hat, weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht mehr. Aber das wurde dann auch in diesem Video gezeigt und dass er eben super stark ist und dieses Auto halt eben wegschieben konnte. In wenigen Minuten wurde erklärt, wer Spider-Man ist. Und das muss man machen, um die Leute abzuholen, die in den letzten 50 Jahren unter einem Stein gewohnt haben und in ihrem ganzen Leben noch nichts von Spider-Man gehört haben. Und wenn sie ihn auch nur tatsächlich von Bildern kennen, weil ich glaube schon, dass Spider-Man einer der wiedererkennbarsten Superhelden dieses Planeten ist, ne? Man sagt ja auch immer, dass die Superhelden die amerikanische Mythologie ist und Spider-Man ist wahrscheinlich definitiv im Olymp, keine Ahnung. Das heißt, er ist auch durch Fernsehen, Filme, Popkultur, durch T-Shirts und so weiter. Die Leute haben Spider-Man schon mal gesehen. Meine Oma kennt Spider-Man. Die weiß, wer Spider-Man ist. Meine Oma weiß auch, wer Batman ist. Und Superman sowieso. Meine Oma kennt auch die Superman-Filme. Zumindest die ersten aus den 70ern. Die hätte ich schon mal gesehen. Ich habe die mit meiner Oma zusammengeguckt. Meine Oma weiß, wer die Turtles sind und die findet die Turtles auch furchtbar. Sei es drum. Aber jemand, der eben nicht weiß, wer Spider-Man ist. Die ganzen Kids, die jetzt auch mit diesen Filmen aufwachsen. Die Freundinnen, die von ihren Typen ins Kino mitgezerrt werden als Date oder sowas. Oder die Mädels, die sich sowieso dafür interessieren. Und die Jungs, die mitgezogen werden. Gibt ja beides. So die Leute, die eben mitgezogen werden in diese Filme. Wir haben, als wir Civil War gesehen haben, da war eine ältere Dame mit ihrem Enkel, hat den Film geguckt. Ältere Dame, vielleicht so Mitte 50 oder sowas. Entweder war sie selber Comic begeistert, das kann man natürlich jetzt nicht wissen, oder hat sich nur für den Jungen damit reingesetzt. Aber auch die Personen, die eben mit diesen Sachen nicht aufwachsen, müssen in einem funktionierenden, sinnvollen Film, auch in einer Filmlogik muss das vorkommen. Wer ist Spider-Man? Welche Position hat diese Figur in diesem Film? Das muss auch in einer schlüssigen Handlung erklärt werden. und irgendwie hinzugehen und zu sagen, Spider-Man braucht man nur anteasen, da ist es okay, wenn man den nur anteast. Es gibt ja einen eigenen Kinofilm nächstes Jahr. Black Panther möchte ich aber bitte, und da kommen wir dann gleich auch nochmal zu, Black Panther möchte ich aber bitte groß angelegt in diesem Kinofilm erklärt haben. Und das darf nicht nur ein Teaser für den nächsten Film sein, auch wenn der nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, ich weiß gerade gar nicht, einen eigenen Film haben wird. Finde ich halt ein bisschen ein Double Standard. Ne? Weil Black Panther wird vollständig erklärt, inklusive Origin, erkläre ich auch gleich nochmal. Bei Spider-Man darf man nicht mal erwähnen, so wie diese Figur überhaupt funktioniert, damit sie in dieser Welt auch einen Sinn macht. Finde ich einen schwierigen Standpunkt. Das Argument, was ich gehört habe, war, das war nur ein Teaser für Black Panther. Bevor ich zu dem eigentlichen Punkt komme, möchte ich nochmal erklären, wie diese Filme überhaupt funktionieren. In einem ganz, ganz groben Abriss, weil ich habe das mir schon mal so im Kopf durchgedacht, und das nochmal komplett von vorne zu erklären, wäre zu viel. Die einzelnen Filme der Figuren, das heißt ein einzelner Iron Man, ein einzelner, weiß ich nicht, ein einzelner Thor oder sowas, erklären die Hintergrundgeschichte dieser Figuren. Und genau wie es in den Comics ist, sobald diese Crossover passieren, diese Events passieren, tritt ein Stück weit die Hintergrundgeschichte der eigenen Figuren, vor allem in den Comics, nach hinten. Die bringen diese Hintergrundgeschichte, ihre eigenen Erlebnisse, ihre eigenen Motive mit in dieses Crossover-Comic, in dieses Event-Comic, und handeln aus den Motiven, also ein guter Autor macht das zumindest so, und handeln aus den Motiven heraus, die sie in ihrer eigenen Serie entwickelt haben. Das hat man in Civil War relativ geschickt gemacht, meiner Meinung nach. Also all das, was in den Filmen davor etabliert wurde mit den Figuren, wurde größtenteils in Civil War auch ganz gut umgesetzt. Und in den Events ist es eben meistens auch so, dass diesen Figuren dann was Schlimmes oder Gutes oder ja meistens ist es eben was Tragisches. Das ist eben die Dynamik von Comics, dass den Figuren dort was Tragisches passiert. Things will never be the same again und hast du nicht gesehen. Das heißt, die Figuren gehen oft mit einem veränderten Status quo aus den Comics heraus. Nehmen das dann eben in ihre eigenen Comics, in ihre eigene Comic-Serie dann auch wieder mit. Das ist bei DC so, das ist bei Marvel so. Also überall, wo es ein Shared Universe mit einer gemeinsamen Kontinuität gibt, gehen in der Regel die Figuren aus den großen Events eben mit ihren eigenen Problemen auch wieder heraus. Oder mit einer Veränderung im Charakter. Und das ist in den Marvel-Filmen bisher immer so gewesen. Es gab zwei für sich stehende Iron-Man-Filme, die keine großen Bezüge zu den anderen, also wenn es nur kleine Hintergrund-Gags gewesen sind, oder vielleicht mal Nick Fury und Black Widow im zweiten, aber die Filme standen für sich. Und dann gab es Avengers, den ersten großen Crossover-Event, und im dritten Iron Man hatte Tony Stark plötzlich diese Beklemmungsängste, diese klaustrophobischen Anfälle, diese Angstzustände, und weil er eben ins All geflogen ist, heruntergefallen ist und so weiter und so fort. Das hat er mitgebracht in seine eigene Filmserie. Die Motive, dieser Streit, diese verschiedenen Ideologien, die Bruce Banner und Tony Stark hatten, das hat sich eben in Avengers im ersten zum Teil schon gezeigt, in Age of Ultron dann absolut, das ist ja eskaliert in Age of Ultron, eben durch Ultron, und in Civil War eben auf die Spitze getrieben worden, nach dem Motto, ja, das, was du getan hast, Tony Stark, hat dazu geführt, dass mein Kind gestorben ist. Er war in Sokovia, ist dabei draufgegangen. Ne? Also deine Taten haben direkt dazu geführt, dass Menschen gestorben sind. Und so ist das nennt man eben eine Filmkontinuität. Und ja, um das wirklich komplett verstehen zu können, um das auch nachvollziehen zu können, um die Entwicklung zu begreifen, muss man die Filme tatsächlich gesehen haben. Und das wird auch nur in Auszügen, genauso wie es in Comics ist, nur in Auszügen nochmal erklärt. In Comics gibt es eine Recap-Page oder es wird auf der ersten Seite in einem Dialog nochmal eben erklärt, was im letzten Heft passiert ist. Das machen viele Autoren heute noch oder viele Comic-Verlage heute noch. DC macht keine Recap-Page. Ist meiner Meinung nach einer der größten Fehler, den DC seit Jahren machen. Marvel macht das noch sehr konsequent, und das finde ich auch sehr gut. Und den Fehler, den DC macht mit der fehlenden Recap-Page, den versucht Panini in der deutschen Veröffentlichung zumindest wettzumachen, indem man dort eine Recap-Page mit Figuren und so weiter eben einfügt. Das hat man noch damals von Dino, da haben die das auch schon gemacht. Und das ist meiner Meinung nach ein wahnsinniger Pluspunkt der deutschen Veröffentlichung, der deutschen Lizenz Comics. Nur für die Filme ist ganz klar, sobald ein dicker Crossover-Film kommt, wird im Grunde genommen die persönliche Geschichte dieser Figuren nach hinten gestellt. Es ist keine Entwicklung der Figur erstmal möglich, sondern es ist ein erstmal ein Stillstand da, und Ereignisse passieren aus der Motivation heraus, die diese Figuren eben mitgenommen haben, und auch diese Ereignisse können auch dazu führen, dass weitere Motivation entstehen kann. Das heißt, um das, diesen Punkt abzuschließen, im Grunde genommen ist dieses Argument, das war nur ein Teaser für Black Panther, ist das hinfällig, weil diese Crossover-Filme, und das ist in den Comics identisch, diese Crossover-Filme sind für alle Figuren Teaser. Weil du möchtest wissen, wie geht's zwischen Vision und der Scarlet Witch weiter, weil diese Beziehung, die man als Comic-Fan aus den Comics kennt, die wird in Civil War angedeutet. Ja, was ist mit Steve Rogers am Ende von Civil War? Ne, er befreit vielleicht die Leute, die da eingesperrt worden sind während des Filmes, und es kommen vielleicht die Secret Avengers dabei raus. Was passiert mit diesen Figuren? Andere Figuren sind körperlich zu Schaden gekommen. Rhodey, also War Machine, ist körperlich zu Schaden gekommen. Was passiert mit dieser Figur weiterhin? Was passiert auch vor allem mit den Figuren, die nur kurz gezeigt wurden? So, auf einmal hat Ant-Man neue Kräfte. Was ist mit Baron Zemo? Wie geht's also mit Daniel Brühls Rolle? Der mir übrigens gar nicht so gut gefallen hat wie den meisten anderen, aber das ist ein persönlicher Geschmack. Ich weiß es nicht, ich finde halt Daniel Brühl immer so ein bisschen, naja, ist ein anderes Thema. Ne? Aber das sind ja die Fragen, mit denen man dann auch für den nächsten Film nach Hause geht. Ne? Das nennt man einen Cliffhanger. Ne? Die Fragen, mit denen man als Comic-Fan zurückbleibt, nennt man einen Cliffhanger. Und ich finde es einfach falsch, dann zu argumentieren, nein, das war nicht genug, das war nur ein Teaser. Weil genau so ist es gemeint gewesen im Falle von Black Panther. Und zu sagen, der Film hätte davor gehört, man hätte es machen können. Man hätte diesen Film erzählen können, man hätte diese Origin auswälzen können, man hätte erklären können, was passiert ist, also was Wakanda ist. Nur, dann bleiben ja keine Fragen mehr über für die Zukunft. Warum darf ein Film, der in einer Kontinuität spielt, keine Fragen aufwerfen für eine Zukunft? Ich kann diese Frage gleich beantworten, aber da komme ich gleich später nochmal dazu. Und wer sich beschwert, wir haben keine Origin von Black Panther bekommen, doch haben wir. Sein Vater ist gestorben, er hat den Mantel des Königs von Wakanda übernommen, hat auch diese Rolle dieses Beschützers übernommen, hat diese Rüstung gekriegt, hat die Kräfte bekommen. Ob die das jetzt über Magie lösen oder sowas, da habe ich jetzt gar nicht so sehr drauf geachtet. Ob dieser Talisman dann auch da war, habe ich jetzt zumindest nicht mehr so im Kopf. So, die Figur ist einfach etabliert worden in Civil War. Sie ist Teil der Motivation dieses Filmes. Es ist dieser Moment, wo der Vater von T'Chaka eben stirbt. Das ist ja der auslösende Moment für diesen ganzen Film. Das ist ja genau dieser Punkt. Ne? Also noch stärker kann man doch eine Figur nicht an das Rückgrat einer Handlung heransetzen. Ja, er hatte vielleicht ein bisschen zu wenig Screentime, aber der Film hieß halt auch Captain America Civil War. Klammer auf, ja, er hätte auch Iron Man Civil War heißen können, aber das ist das Einzige, was ich dem Film gebe. Und die Avengers sind genau wie in den Comics Gäste. Wie oft hat man das? Eins meiner ersten Spider-Man-Hefte, das ich mir vor vielen Jahren gekauft habe, irgendwann in den 2000er Jahren, war ein Heft, da hat Dr. Octopus mit irgendwelchen großen Octopus-Robotern New York angegriffen. Spider-Man-Experten wissen ungefähr, welche Zeit das gewesen ist. In diesem Heft tauchten die Avengers auf. Das hieß nicht Avengers, wir kämpfen gegen Dr. Octopus, sondern das war ein Spider-Man-Heft, weil Spider-Man nicht in der Lage war, dieses Problem alleine zu lösen. Und da waren sehr viele Figuren dabei, die ich vorher noch nie gesehen hatte, weil ich damals noch ein relativer Superhelden-Neuling war und nur ein paar Figuren vom Sehen eben kannte. Das heißt, die Avengers waren nur Gäste in diesem Film. Ich meine, wir müssen uns von dem Gedanken trennen, dass nur weil der Film Civil War oder Age of Ultron heißt, dass das irgendwas mit dem Comics zu tun hat. Das ist sowieso Bullshit. Also wer mit der Erwartung ins Kino geht, der sollte vielleicht besser zu Hause bleiben, weil er keine Ahnung von dem hat, also vor dem Unterschied hat, Kino und Comic. Also Leute, die erwarten, dass man die Comics bitte 1:1 ins Kino übertragen sollte, schuldige mal, hier sind eine Mark, schmeiß den Kaugummiautomaten, von dem Kaugummi aus dem Meer. Wir kommen auch gleich zu dem Kuchen. Ich habe euch am Anfang der Sendung Kuchen versprochen, den kriegt ihr gleich. Ja, es war ein Teaser. Es war ein Teaser für Black Panther. Aber vielleicht haben wir einfach nur verlernt, uns zu freuen. Vielleicht haben wir einfach nur auch verlernt, zu warten. Warum haben wir das vielleicht verlernt? Nicht ich. Sondern ich sage vielleicht einfach auch mal ihr. Ich spreche mal euch als Comic-Publikum an, als Publikum auch von TV-Serien, von Netflix-Serien. Also Netflix ist ja ein Ort, wo Dinge einfach nur hingekackt werden. Da werden Serien hingekackt und die Leute können sich das in einem Rutsch angucken. Das nennt man Binge-Watching. Früher war das mal ein Serienmarathon machen. Das heißt, da kommt, ich habe eine DVD zu Hause oder ich gucke es auf irgendeiner Streaming-Seite, da ist eine ganze Staffel vorhanden. Ja, ich gucke gerade die und die Serie. Früher war das nur über solche Sachen möglich. DVD oder Streaming-Seite, illegale Streaming-Seite. Kino, X.to, Y, hast du nicht gesehen. Solche Seiten habe ich dreimal in meinem Leben besucht. Normalerweise gucke ich meine Serien auf DVDs. Aber auch da kann man problemlos Serienmarathons machen. Und dieses Binge-Watching hat sich ja daraus ergeben, dass Netflix irgendwann viele Serien in der Bibliothek hatte. Man konnte hingehen und konnte so eine ganze Staffel in einem Rutsch durchgucken. Und die Leute wollten das. Die Leute hatten da richtig Bock drauf. Ja, ich kann meine Lieblingsserie von früher gucken und ich habe sie jederzeit verfügbar. Und wenn ich jetzt gerade mal keinen Bock mehr habe, ich bin nicht mehr auf das lineare Fernsehen angewiesen. Ich kann das gucken, was ich möchte, zu dem Zeitpunkt, wo ich es möchte. Also die absolute Zeit- und Ortssouveränität ja auch, weil ich kann es auch auf dem Handy gucken. Also überall da, wo eine halbwegs stabile Internetleitung ist, kann ich ja Netflix wahrnehmen. Und da, wo das Datenvolumen auch noch halbwegs reicht, ist klar. So, und neue Serien, die für Netflix und auch von Netflix produziert werden, werden genauso veröffentlicht. In einem Rutsch. An einem Freitag kommt Daredevil. An einem Freitag kommt Jessica Jones. An einem Freitag kommt Daredevil Staffel 2. Weil die Leute das am Wochenende gucken können. Freitags nachmittags, freitags abends. Die Leute kommen von der Arbeit nach Hause, machen sich was zu essen, gucken vielleicht schon die ersten Folgen oder warten bis samstags, bis sie wissen, okay, ich kann einfach im Bett liegen bleiben und kann diese Serie zu Ende gucken. Sie saugen diese Serie in sich auf und aus Binge-Watching wird plötzlich Sponge-Watching. Sponge-Watch-Schwammkopf. Wenn man so möchte. Und es ist also ein, du willst einfach diese Instant Gratification, du willst jetzt wissen, wie es weitergeht, du willst nicht 7 Tage warten. Als ich klein war, musste ich 7 Tage warten, bis ich die nächste Folge Spider-Man gucken konnte, weil das kam nur samstags morgens. Als ich klein war, konnte ich nur samstags Cartoons gucken, weil es kam halt nicht öfter. Vielleicht noch sonntags, aber da kamen andere Cartoons, die ein bisschen älter waren und ein bisschen blöder waren, die wollte ich dann meistens nicht sehen. Aber da musste man 7 Tage warten. Was für ein Luxus das war, als irgendwann RTL 2 angefangen hat, Animes zu senden. Und die kamen jeden Tag. Wie großartig das gewesen ist. Also montags bis freitags und eventuell samstags und sonntags nochmal irgendwo in der Wiederholung. Aber so dieses Warten auf eine weitere Episode einer Serie, das kennt man heute nicht mehr. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen so dieser Blick auf Filme. So, nee, also dieser Film, das ist ein... Jetzt kommt der Kuchen, ich habe euch den Kuchen versprochen. Dieser Film ist ein super leckerer Kuchen. Und da ist Schokolade drauf und Sahne und bunte Streusel und Früchte und noch mehr Sahne. Aber eigentlich waren es nicht genügend Früchte. Und mir waren auch die Streusel ein bisschen wenig. Und als ich den Kuchen angefangen habe zu essen, wurde mir ein zweiter Kuchen versprochen. Aber den möchte ich jetzt haben. Nee, eigentlich sollte man den Kuchen, den mir versprochen worden ist, noch in den anderen Kuchen mit reinbacken. Das sind die Leute, die schreien, ich möchte mehr Black Panther in diesem Film haben. Da kommt nächstes Jahr ein Black Panther-Film ins Kino. Wenn du mehr Black Panther-Film haben möchtest, dann beweg deinen Arsch ins Kino. Guck den Film, freu dich doch da drauf. Freu dich doch da drauf, dass die Figur in diesem Film so gut funktioniert hat, dass die Russo-Brüder heißen die, glaube ich, diese Figur so toll angefasst haben, gezeigt haben, dass Black Panther, also wirklich, wenn du mal ganz genau drauf guckst, eine der schon etwas lächerlicheren Figuren des Marvel-Universums, ne, zumindest von seinem Stick heraus, so gut auf der Leinwand funktioniert. Das ist ein Typ mit Katzenkräften. Das ist fast genauso lächerlich wie Batman. Ne? Aber die Figur ist toll, weil der Mythos dahinter gut funktioniert. Die Figur funktioniert. Und das hat glaube ich, auch unter Beweis gestellt, ne, dass man die Figur richtig angefasst hat. Was hätte man gemacht, wenn jetzt rausgekommen wäre, ja, nee, so wie die Figur da angefasst worden ist, geht das nicht. Die Leute nehmen es nicht an. Man hätte es ändern müssen. Dann wäre da ein ganzer Film in die Wicken gegangen. Das gleiche gilt für Spider-Man, ne, wo die Leute ja sowieso schon satt gewesen sind von Spider-Man. Und jetzt kriegt man noch einen Spider-Man-Film. Nee, ich hätte keinen Bock gehabt auf den neuen Spider-Man in diesem Jahr. Ich fand die Art und Weise, wie die Figur benutzt wurde, exakt richtig. Und dieses Schreien nach, ja, eigentlich war der Kuchen ja lecker und mir wurde noch ein Kuchen versprochen. Also ich, oder bestimmte Elemente in diesem Kuchen haben mir zwar nicht so ganz gut geschmeckt, aber mir wurde noch ein besserer Kuchen oder ein anderer Kuchen versprochen. Ne? Und bei dem Kuchen möchte ich jetzt auch noch haben, weil wir sind es nicht anders gewohnt, als alles sofort zu bekommen. Das halbe, dreiviertel Jahr auf dem Black Panther Film ist es ein bisschen mehr, ich weiß nicht, immer nächstes Jahr kommt er auf jeden Fall. Oder ich habe das Datum nicht im Kopf, aber er kommt. Ne? Der Schauspieler ist da, der Film ist in der Vorproduktion, er wurde angeteased durch eine Post- oder After-Credit-Szene, ich weiß gar nicht, ich höre so beide Begriffe, nämlich dass man Wakanda gesehen hat, diese riesige Statue und so weiter und so fort. Noch nie war eine After-Credit-Szene so konkret wie in diesem Film. Sonst waren es immer irgendwelche seltsamen Andeutungen. Und wo ich echt denke, also ne, euch wird da alles gegeben, euch wird alles vor die Füße gelegt, ihr müsst es nur genießen. Genießt die Filme doch mal so, wie sie sind. Ich habe das gemacht. Ich habe Spaß gehabt bei Civil War. Ich habe das gemocht, ich habe das genossen. Ja, da waren Kritikpunkte dran, habe ich auch geäußert, 2, 3, ich habe noch 2, 3 andere, aber darum geht's hier nicht, es ist keine Review, habe ich auch gesagt. Aber ihr habt einen Kuchen bekommen und euch wurde ein zweiter Kuchen versprochen, aber es war euch nicht genug. Irgendwas, wir sind es nicht mehr gewohnt, in irgendeiner Art und Weise mit dem zufrieden zu sein, was wir bekommen oder noch bekommen werden. Zu sagen, nee, das war nur ein Teaser für den anderen Film. Ja, war es. Das war ja auch die Idee dahinter, diese Figur zu benutzen. Ne, damit man eben keinen ganzen Film benutzt, damit man ihn eben nicht noch, weiß ich nicht, das hätte zeitlich auch nicht gereicht. Die wollen doch 2 Filme im Jahr machen. Ihr bekommt 2 Marvel-Filme im Jahr. Und die sind alle gut. Ne, ich mochte Ant-Man auch nicht so gerne. Aber Ant-Man war immer noch besser als 90% von dem, was DC im Superheldenbereich in den letzten Jahren ins Kino gebracht hat. Wir klammern mal Dark Knight aus. Das ist Legendentum um Heath Ledger und nichts anderes. Also natürlich wieder super unpopulär, die Meinung, aber da stehe ich zu. Ne? Also wir klammern The Dark Knight einfach mal aus und diese ganze Trilogie sowieso, weil das war einfach eher Christopher Nolan als DC oder Warner. Und ich finde das auf so vielen Ebenen einfach falsch, wie dann argumentiert wird. Mehr kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt auch tatsächlich ungefähr 15 Minuten mehr geredet, als ich wollte. Aber ich glaube, das soll reichen zu dem Thema. Wenn ihr mit mir diskutieren wollt und ich bin für Diskussionen, sachliche Diskussionen immer zu haben, ich habe unter dieser Folge eine Kommentarspalte, da könnt ihr mich gerne nochmal anschreiben. Diskutiert mit mir nicht auf Twitter. In der Vergangenheit haben es ein paar Idioten tatsächlich versucht, mir dann nachdem ich einen Podcast gemacht habe, auf Twitter eine Diskussion anzuzetteln, die habe ich einfach ignoriert. Also wenn ihr mit mir diskutieren wollt, ihr habt so viele Zeichen, wie ihr wollt, keine 140. Es ist unbequem, weil ihr müsst euch da tatsächlich mit einer E-Mail-Adresse reinschreiben. Das ist nicht so bequem, wie mich auf Twitter anzuschreiben, ist schon klar. Aber kontaktiert mich unter meinem Blog hier. Wenn ihr das über iTunes hört und den Blog nicht kriegen könnt, ihr mir trotzdem einen Kommentar schreiben wollt, nerdnerdnerd.blogsport.eu. Willkommen beim Blogsport. Ne? Und dort findet ihr eben den Blog auch noch ja, in den Shownotes zu dieser Sendung, die auch mit dem Podcast mitgeliefert wird, findet ihr auch die Adresse, wo der Blogpost liegt. Das heißt, eine Ausrede, ich finde den Blog nicht, gibt's halt einfach nicht. So, diskutiert. Ne? Das sind meine 2 Cents auf Wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!